Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen bei der 25. Ausgabe unserer Personality Talkshow Talking for You. Sex and drugs and rock and roll. Is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. Reden für Sie auch heute wieder. Bleiben Sie dran, bleiben Sie eingeschaltet. Die Persönlichkeit, die wir Ihnen im Laufe dieser Sendung vorstellen, heißt Hartmut Haller, genannt Harry. Und das Thema unserer Show ist zugleich das Problem, unter dem Harry leidet. Harry hat, und so viel darf ich Ihnen, glaube ich, schon an dieser Stelle verraten, Harry hat ernsthafte Drogenprobleme. Eine weitere kleine Sensation. Harry, die Hauptperson, mit dessen Schicksal sich diese Talkshow beschäftigt, ist nicht im Studio. Warum? Erfahren Sie ihn exakt, sagen wir, in 120 Sekunden. Wir haben eine Menge netter und interessanter Menschen eingeladen. Menschen, die Harry sehr, sehr nahe stehen. Harry also nicht im Studio. An seiner Stelle ein weißer Punkt, ein Vakuum sozusagen, das wir mit Aussagen seiner Eltern, Freunde, Leuten, mit denen er zu tun hatte, auffüllen wollen. Ich begrüße die Neueinschalter. Liebe Zuhörer, willkommen zur 25. Personality Talkshow Talking for You. Ich grüße Harry, unbekannterweise, der diese Sendung sicher am Radioapparat mitverfolgen wird. Und ich erinnere mich an mein Versprechen, Ihnen in 120 Sekunden darüber Auskunft geben zu wollen, warum Harry nicht persönlich in seiner Personality-Show auftritt. Neben mir im Studio Herr Ammer, seines Zeichens Diplompsychologe, genauer gesagt Harrys Therapeut und Betreuer. Herr Ammer. Warum kann Harry heute Abend nicht hier bei uns im Studio sein? Harry kann nicht hier sein, da er sich einer Drogentherapie in einem unserer Therapiezentren unterzieht. Und Sie könnten ihm nicht einmal für einen Abend Ausgang gestatten? Was ich damit sagen will, Herr Ammer, ist Harry so gefährdet, dass seine einzige Fahrt hierher in die Großstadt zu einem Rückfall führen könnte? Harry macht zwar Fortschritte, ist aber immer noch in einem Stadium, in dem er Sinn und Zweck der Therapie noch nicht recht zu begreifen vermag. Als der für ihn verantwortliche Betreuer habe ich aus diesen Gründen einen Ausgang für heute Abend abgelehnt. Versprochen und gehalten, meine Damen und Herren. Genau 120 Sekunden und schon wissen wir mehr. Harry muss sich also einer Drogentherapie unterziehen. Ebenfalls neben mir im Studio Herr und Frau Haller, Harrys Eltern. Guten Abend, Frau Haller. Guten Abend, Herr Haller. Sind Sie schon wieder so weit hergestellt, einige Fragen beantworten zu können? Ja, ja. Ich glaube, unsere Zuhörer würden gern etwas mehr über Harrys Kindheit wissen. Können Sie uns da etwas drüber berichten? Naja. Was denn zum Beispiel? Na, wann geboren, wann eingeschult, was für ein Kind Harry war, einige Anmerkungen zu Ihrem Familienleben, Sie wissen schon. Ach, wissen Sie, wenn wir auf dem Junk sind... Harry, also da kann ich persönlich wenig dazu sagen. Naja, geboren wurde der... Mensch, Vera, wann wurde Harry geboren, verdammt nochmal? Ist mir doch scheißegal. Naja, er muss so um die 23 sein jetzt. Was du nicht sagst. Ich glaube, die Hallers sind mit Downers voll bis Salzkrause. Wir müssen denen wohl erstmal ein paar Amphis verpassen. Ja, wir machen jetzt erstmal weiter mit Musik. Doppelmorph. Koks, Ritalon, Jatriol, Metaton, H? Ja, bitte. Schätzchen, sei so gut. Reich mal die Ampulle rüber, ja? Das pfeift ein bisschen die Socken, das Zeug. Guter Stoff, kann man nicht meckern. Ah. So, können wir wieder, Frau Haller? Alles klar. Das Amphetamin hat uns wieder auf die Beine gebracht. Technik? Ach du grüne Neune, sind wir etwa schon auf Sendung die ganze Zeit? Warum sagt mir das denn keiner? Talking for you. So, Frau Haller, ich glaube, nun sind Sie sicher in der richtigen Stimmung, mir ein paar Fragen zu beantworten. Die erste Frage lautet, verlief Harrys Kindheit Ihrer Meinung nach normal? Ganz normal, würde ich sagen. Er hatte seinen Hautkrebs mit 6. Wir haben ihn dann auf Dystrophin gesetzt, weil er immer so wahnsinnig speedy war, so rastlos irgendwie, wissen Sie? Mit 9 kollabierte dann irgendwann der linke Lungenflügel. Naja, dann eben voll auf Morphkoks weitergedrückt. Also wechselweise Stereo-Schießen und so. Und was er so nach dem 13. Lebensjahr gemacht hat, weiß ich nicht. Da war ich immer so ziemlich hackebreit. Im Tran, verstehen Sie? Da müssen Sie schon meinen Alten fragen. Herr Haller, wann sind Ihnen an Harry die ersten Abnormalitäten, also gestörte Verhaltensweisen und so weiter, aufgefallen? Naja, das war so. Harry war noch ziemlich klein und ich kam so ziemlich zu von der Arbeit nach Hause. Und da stand er da an der Tür und hatte sich 2 Finger eingeklemmt, also die waren richtig blau, echt stark war das. Und ich sah hinter ihm eine Flasche oder eine Ampulle, weiß nicht mehr genau. Volaran, das stärkste Schießgift und Schmerzmittel, was wir gerade im Haus hatten. Und Harry hatte die Flasche nicht mal angeguckt. Nicht angerührt hat er sie. Unglaublich. War das der Zeitpunkt, an dem die Probleme mit ihm begannen? Nee. Ich habe ihn dann darauf angesprochen und er hat sich einen Volaran-Schuss gesetzt, als ob nichts gewesen wäre. Wann haben Sie zum ersten Mal gemerkt, dass Ihr Sohn keine Drogen mehr nimmt? Clean ist, drogenabstinent. Also für mich war er ja schon immer eine leicht linke Type. Wir haben es lange Zeit nicht wahrhaben wollen. Die Schande war es, vor der wir Muffel gehabt haben. Ist ja auch eine verdammte Schande, wenn der eigene Sohn... Nun, mal sachte, Frau Haller. In einer offenen Gesellschaft, wie wir sie nun mal haben, kann man über alles reden. Clean sein, drogenfrei sein, ist schon längst keine Schande mehr. Schon längst keine Sache mehr, der man sich schämen müsste. Ihr Sohn ist krank. Es handelt sich hier um eine Krankheit wie jeder andere auch. Haben Sie Einwände, Herr Ammer? Age. Pardon? Ich sagte Age. Ich brauche einen Schuss, verdammt nochmal. Sonst kriege ich einen Anfall. Versteht mich denn keiner? Heroin will ich. Okay, Musik. Früher hat Harry bei allem mitgemacht. Wir haben immer zusammen gedrückt. Eine echt dufte Familie, echt wahr. Und Rockmusik zusammengehört, abgefahren drauf. Die neuesten Alben und LPs zusammen eingepfiffen. Und Stereo geschossen, also Amphetamine und Opiate gleichzeitig. Uns geholfen, wenn einer meine Vene nicht finden konnte oder zu zittrig war. War echt bis gut. Dann auf den Tag, wo sich Harry seine Opiatdosis, die wir ihm hingestellt hatten, wir haben zu dieser Zeit ja schon lange nicht mehr zusammengeschossen. Bis Harry, wie gesagt, seine Dosis nicht mehr abholte und ich in sein Zimmer ging und ich ihn fand vor dem Power-Stereoturm, den wir ihm zum Geburtstag gekauft haben. Und die Anlage war ausgeschaltet. Sie meinen, er hat keine Rockmusik gehört? Ja. Das spricht ja fast schon für sich. Wir wissen ja, wie es ist. Nach Hause kommen, Pantoffeln anziehen, Kopfhörer aufsetzen und dann volle Pulle aufgedreht. Schuss hingesetzt. Und dann pfiff, ab die Post. Wegdonnern, wegdröhnen, abfahren, verstehen Sie? Schließlich arbeite ich auch hart genug, um mir das leisten zu können. Und dann zieht's der eigene Sohn den Dreck. Scheißt einfach drauf. Das ist schon hart, kann ich Ihnen sagen. Ja, das ist hart, besonders für Eltern von drogenfreien Kindern. Aber ein herzliches Willkommen, liebe Neueinschalter. Herzlich willkommen bei Talkin' for You. Fassen wir zusammen. Harry, ungefähr 23 Jahre alt, hört eines Tages auf, an Bodymusik Spaß zu finden, hört auf, Drogen zu nehmen, flüchtet sich in eine Art Verweigerungshaltung, eine Haltung, die für viele junge Menschen offenbar immer attraktiver wird. Neben mir ein junger Mensch, ein hübsches Mädchen. Guten Abend, Fräulein Borscht. Guten Abend. Sie waren Harrys Freundin in der Zeit, in der er ausflippte und auf der drogenfreien Szene untertauchte. Konnten Sie in seinem Verhalten Ihnen gegenüber einige Anzeichen für diesen Schritt entdecken? Dazu müssen Sie wissen, dass ich amphetaminabhängig bin und in der Sexszene dieser Stadt eine ziemliche Rolle spiele. Da haben Sie Harry ja wohl auch kennengelernt. Wir waren eine Gruppe von jungen Leuten, die sich beim Amphetin und sexuellen Orgien in unserer Schulsauna zusammengefunden hatte. Und eines Tages kam Harry nach der Schule mal bei uns vorbei und es gefiel ihm. Er fuhr ziemlich ab auf die ganze Kiste, muss ich sagen. Und, naja, er blieb eben. Zurück zum Thema. Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass sich junge Leute zu Massensex und Drogenkonsum zusammenfinden. Das wird ja an allen Schulen und Universitäten propagiert. Ist Ihnen an Harry etwas Besonderes aufgefallen in der Zeit, in der Sie mit ihm zusammen waren? Anfänglich nicht. Nein, das kann man nicht sagen. Er war ein durchtrainierter Beischläfer, der nach Injizieren von Speed gut und gerne seine 7 bis 8 Runden drehte. Bewegungen klar, optimale Sexkenntnisse, oral vielleicht ein bisschen schwach auf der Brust, aber ich kann mich da auch irren. Vielleicht, sagen wir mal, ein bisschen kapriziös. Zum Beispiel wollte er es immer mit mir machen, was selbstverständlich gegen die Statute unseres Clubs war. Ansonsten kann ich nicht klagen. Auch im Rhythmus präzise. Vor allem auf Ritalon. Auf Ritalon hat er volle 31 Masters und Johnsons zusammengebracht. 31 Sexeinheiten auf der Masters und Johnson-Skala. Wow, das ist nicht schlecht. Das ging dann eines Tages auf 7 Masters und Johnsons runter. Haben Sie Harry denn nicht gefragt, was mit ihm los ist? Wissen Sie, ich meine, jeder weiß doch, wie es bei diesen Saunaabenden zugeht. Ich glaube, wir haben ihn rausgeschmissen, als seine Leistung dermaßen nachließ. Ich habe ihn eigentlich vergessen. Eigentlich bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Nach den Akten der ZBÜ, der zivilen Bürgerüberwachung, haben Sie Harry gekannt, das steht eindeutig fest, zerbrechen sich darüber nicht den Kopf. Das hat schon seine Richtigkeit, Fräulein Borst. Untenrum sehen die doch alle gleich aus. Bleiben Sie eingeschaltet, bleiben Sie dran, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer. Weiter geht es mit ein bisschen Werbung und selbstverständlich Musik. Alles klar, Pumpe ready, all systems controlled, hier ist euer Zeichen, also dann. Doppelmaufdrücker, Mom Cooks Freeze. Doppelmaufdrücker, Mom Cooks Freeze. Doppelmaufdrücker, Mom Cooks Freeze. Doppelmaufdrücker, Mom Cooks Freeze. Doppelmaufdrücker, Mom Cooks Freeze. Doppelmaufdrücker, Mom Cooks Freeze. Nicht vergessen, Yankees, am Freitag ist Zahltag. Ohne Geld keine Drogen, ohne Drogen keine Arbeit, ohne Arbeit kein Geld. Geben und nehmen lassen. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Flashbacks. Ihr Opiat-Dealer. Ja, meine Damen und Herren, auf diesem Kanal ist die Hölle los. Es geht um Drogen und ich kann geradezu hören, wie Ihnen das Blut in den Venen zusammenläuft. Harry, der Star unserer Personality-Show, kann leider nicht hier sein. Er ist in Therapie. Dafür aber hier vor mir Herr Werner und Herr Schmitz. Herr Werner, Sie waren ein Kollege von Harry. Wo haben Sie gearbeitet? Was haben Sie gearbeitet? Wie hat sich Harry Ihnen und anderen Kollegen gegenüber verhalten? Was deutete für Sie damals darauf hin, dass Harry im Begriff war, ein drogenfreies Leben zu führen? Effekt Schneiser. Wie meinen? Effekt Schneiser. Herr Werner, können Sie sich vielleicht etwas klarer ausdrücken? Harry und ich arbeiteten am Effekt Schneiser. Herr Werner, Harry und Sie arbeiteten beide als Bürokaufmannslehrlinge bei der Firma Turnkey Software House. Sie arbeiteten, wenn ich richtig informiert bin, am Textterminal. Effekt Schneiser. Ah ja, ich verstehe. Der Effekt Schneiser ist ein den zentralen Datenspeicher und der eingehenden Kommunikationsleitung zwischengeschaltetes elektronisches Gerät, das dem Kunden, der mit unserer Datenabteilung verbunden werden will, auf elektromagnetischem Wege positive, synthetische Gefühle, Affections and Good Vibrations vermittelt. Der Effekt Schneiser führt all unsere Verkaufsgespräche und sorgt für die Mitarbeiterbetreuung. Worin bestand nun die Arbeit, die Harry und Sie im Effekt Schneiser leisteten? Na ja, Disketten oder Bänder wechseln? Nee, das macht er selbst. System Control? Dafür gibt's die Zentraleinheit. Nee, wir machten die Blumen. Bitte was? Na ja, die Blumen gießen. Was denken Sie, was so eine Sprinkleranlage kostet? Das amortisiert sich doch in Jahren nicht. Da sind wir, ich meine, da sind Bürokaufmannslehrlinge eben doch noch, und ich sage dies mit einigem Stolz, preisgünstiger, billiger, Mit einem Wort adäquater. 8 Stunden Blumengießen, das lässt sich hören. Eine schöne, eine angenehme Arbeit, meine ich. 7 Stunden. Diese Stimme, meine Damen und Herren, gehört zu Herrn Schmitz, dem Berufsschullehrer von Harry und Herrn Wörner. 7 Stunden, so korrigierten Sie mich, Herr Schmitz. Was passierte in der 8. Eine Stunde am Tag haben die Lehrlinge der Firma Turnkey Softwarehaus bei mir Physiotherapie und Psychotuning. Psychotuning, Sie meinen doch sicher Drogenumgangslehre, so wurde das jedenfalls zu meiner Zeit genannt. Exakt. Psychotuning lehrt die jungen Leute, diese 7 Stunden vor einem elektronischen Gerät zu verbringen. In unserem speziellen Fall eben vor dem Affektionizer, ohne auszufricken, auszurasten. Nämlich indem man lernt, mit sich selber etwas anzufangen, Drogen nimmt, sich mit Rockmusik oder auf was immer man auch abfährt, einen Lebenssinn gibt. Eine Frage an Sie beide, meine Herren. Wann ist Ihnen aufgefallen, dass Harry ein Klini, ein Drogenabstinenzler ist? Herr Wörner. Ja, da war die Sache mit dem Basteln. Können Sie das unseren Zuhörern näher erläutern? Harry experimentierte selbst mit elektronischem Gerät herum. Er wurde plötzlich unheimlich aktiv, wirkte rastlos und unzufrieden. Und er erzählte mir von seinen Plänen, einen Minisender zu konstruieren. Was ich selbstverständlich sofort der zivilen Bürgerüberwachung gemeldet habe. Haben Sie weitere Störungen bei Harry beobachten können? Ich nicht, aber der Effekt Schneiser. Das war so. Wir waren den ganzen Tag via Kopfhörer und Videobrillen an den Effekt Schneiser angeschlossen. Eine Sozialmaßnahme unseres Hauses für seine Mitarbeiter. Und ich bemerkte, wie Harry immer mehr dazu überging, größere Pausen auf der Toilette einzulegen. Sich dem Computer gegenüber mehr oder weniger verschlossen und zugeknöpft verhielt. Die Systemeinheit für Mitarbeiterkontrolle meldete es schließlich über den zentralen Datenspeicher an unser Abteilungsleitmodul und Harry musste gehen. Harry fing an, sich asozial zu verhalten. Könnten Sie das näher beschreiben? Er gab anderen Leuten in der Gruppe seinen Anteil an Drogen und betrog so den zuständigen Dealer um seine Einkünfte. Widersprach in Gruppendiskussionen, bewegte sich arrhythmisch in unserer Disco, verhielt sich eben asozial, wie wir es von den typischen Cleanies her kennen. Ja, das dürfte wohl das Stichwort sein. Musik. Bleiben Sie dran. Bleiben Sie eingeschaltet, meine Damen und Herren. In wenigen Nanosekunden geht es weiter. Lehnen Sie sich zurück. Entspannen Sie sich. Sie haben hart gearbeitet. Und wir unterhalten Sie. Bleiben Sie eingeschaltet. I were the president of this land. You know I declare total war on the pushing. I cut him if he stands and I if it run, then I come up with my Bible. Frau Dr. Bogner, Sie waren Harrys Hausärztin. Sie haben den Verfall eines jungen Menschen aus medizinischer Sicht beobachten müssen. Könnten Sie vor allem unsere jüngeren Zuhörer über die Gefahren einer Drogenabstinenz aufklären? Wie wirkt sich das Nichteinnehmen von Drogen auf den Organismus aus? Frau Dr. Bogner, Sie waren Harrys Hausärztin, haben den Verfall eines jungen Menschen aus medizinischer Sicht, aber Sie tragen ja Kopfhörer. Verzeihen Sie, Frau Doktor, aber Sie sind dran. Na, hören Sie mal. Gerade, wo er den Motorradsong bringt. Frau Dr. Bogner, Sie waren Harrys Hausärztin. Ich fahre selber Motorrad, wissen Sie. Schwere Maschine. Den ganzen Tag am Diagnosecomputer, eine Eingabe nach der anderen. Amphetamine und Motorradfahren, eine echte Sensation. Glenn Glimmer über Kopfhörer und so auf meiner Maschine. Speed macht mich richtig munter. Brumm, los geht's. Verstehen Sie das? Neulich Frank, Kollege von mir, voll aufgedreht. Autobahn. Glenn Glimmer, Synthi-Solo, auf volle Lautstärke. Dann hält Frank voll auf diese komische Mauer zu. Ping. Schädel-Totalfraktion. Schädel-Totalresektion, kann man sagen. Rock'n'Roll und Speed und Suizuki, mehr braucht's nicht bei mir, wirklich nicht. Ja, setzen Sie den Kopfhörer wieder auf, Frau Dr. Bogner, wir sprechen später mit Ihnen weiter. Nehmen Sie doch ein paar Valium. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir bedauern, Frau Dr. Bogner auf Ihrem Speedtrip unterbrochen zu haben. Sie wird uns später zur Verfügung stehen. In der Zwischenzeit ein paar Fragen an Herrn Kriminaloberrat Birchmüller. Guten Abend, Herr Birchmüller. Guten Abend. Herr Birchmüller. Wann ist Harry zum ersten Mal polizeilich aufgefallen? Das war ganz einfach. Routinefall sozusagen. Das Rauschgiftdezernat bekam einen Computerauswurfbogen der Firma Flashbacks des holländischen Drogenkonzerns, aus dem klar hervorging, dass die Familie Haller weniger Opiate, Spritzgifte, Amphetamine intravenöser und oraler Indikation bezog als vorher. Wir überprüften jedes Familienmitglied und kamen zu dem Schluss, dass nur Hartmut Haller, also Harry, wie Sie ihn hier nennen, in Frage kommen konnte. Waren denn die polizeilichen Ermittlungsarbeiten schwierig? Im Falle Harry sicherlich nicht. Wir konnten es uns leicht machen, da Harry immer noch Familienbindung aufwies, ständig nach Hause zurückkehrte und auf die Daten der zivilen Bürgerüberwachung zurückgreifen. Darf ich denn mal den Advocatus Diaboli spielen und fragen, warum die Klinis ein Sicherheitsrisiko darstellen? Ich meine, in der Öffentlichkeit geistert immer noch ein Bild von Drogenkranken herum, ein Bild, wo junge Menschen sich mehr oder weniger schlapp auf einem Matratzenlager herumlümmeln. Ja, dieses Bild ist mit Sicherheit falsch. Man vergisst, welche Anstrengungen von Seiten der Klinis es bedarf, sich von Stoff freizuhalten, jeden Tag auf die drogenfreie Szene zu gehen, um dort mit anderen Drogenfreien zu kommunizieren oder andere kleine Verstöße zu begehen. Clean sein kostet viel Geld. Man braucht mehr Nahrung, kauft sich extravagante Dinger wie Bücher oder leistet sich einen Ausflug in unsere ökologischen Oasen außerhalb der Stadt. Es kostet eine Menge Geld, das oft nur mit den Mitteln des Verbrechens aufgebracht werden kann. Ja, nun sehen ja Polizei und Sicherheitsbehörden das Hauptproblem, wie Sie bereits kurz andeuteten, in der von Drogenfreien hervorgerufenen PMC auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Für die Zuhörer, die das Strafgesetzbuch nicht so gut kennen, PMC ist ein Ausdruck aus dem Amerikanischen und heißt Personal Mass Communication, was auf Deutsch mit persönliche Massenkommunikation übersetzt werden kann. PMC wird mit Therapie nicht unter 2 Jahren bestraft. Herr Kriminaloberrat Birchmüller, warum geht die Polizei so scharf gegen PMC-Täter vor? Persönliche Massenkommunikation verläuft diametral entgegengesetzt zur elektronischen Massenkommunikation, die Art der Kommunikation, die den Bedürfnissen unserer Gesellschaft am meisten entspricht. Im Gegensatz zu Kommunikation in Rundfunk, Fernsehen, zwischen Datenspeichern, verläuft die persönliche Massenkommunikation in irrealen, persönlichen, subjektiven Bahnen. Kommunikation von Individuum zu Individuum wird von Gefühlen, Irrmeinungen, subjektivem Wohl und Unwohlsein geprägt und ist darum niemals fehlerfrei, kann es auch nicht sein, ist ergo gefährlich. Ja, das verstehe ich. Wir, die wir in einer komplexen technologischen Gesellschaft, einem Nuklearstaat mit hohen Sicherheitsproblemen leben, sind darauf angewiesen, auch das geringste Fehlverhalten in den Griff zu bekommen, verhaltenstechnologisch zu korrigieren. Das Rauschgiftdezernat bemüht sich deshalb, die Klinis, die einen hohen Anteil der PMC-Täter stellen, von der Straße wegzubekommen und in eine Therapie einzuweisen. Ja, zurück zu Harry. Wie war es denn in seinem Fall? Gegen welche gesetzlichen Bestimmungen hat er denn verstoßen? Also Harry hatte Pläne, sich einen Minisender zu bauen und damit über Funk eine Rede zu halten. Wir wissen ja aus Erfahrung, dass Drogenkranke sich selber gerne reden hören. Ganz schön heavy. Er wurde wegen Verstoßes gegen PMC und unbefugtes Hantieren mit elektronischem Gerät vor Gericht gestellt. Mhm. Ja, bevor ich Ihnen jetzt meine abschließende Frage stelle, machen wir erstmal ein bisschen Werbung und Musik. Alles klar, Pumpe ready, all systems controlled, hier ist euer Zeichen, also dann. Doppelmaufdrücker, Mom Cooks Freeze. Doppelmaufdrücker, Mom Cooks Freeze. Doppelmaufdrücker, Mom Cooks Freeze. Doppelmaufdrücker, Mom Cooks Freeze. Mouth-Drücker, Mouth-Cooks-Freeze. Doppel-Mouth-Drücker, Mouth-Cooks-Freeze. Und nicht vergessen, Yankees, am Freitag ist Zahltag. Ohne Geld keine Drogen, ohne Drogen keine Arbeit, ohne Arbeit kein Geld. Geben und nehmen lassen. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Flashbacks, Ihr Opiat-Dealer. Bleiben Sie dran, bleiben Sie eingeschaltet, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen, liebe Neueinschalter bei Talkin' for You. Am Mikrofon, vor dem Mikrofon, Kriminaloberrat-Sheriff Birchmöller. Huh, dieser Stoff geht aber wirklich sehr gut los. Nichts für ungut, Herr Birchmöller. Die letzte Frage. Wenn Sie einen Sohn hätten, der drogenkrank wäre, welchen Rat würden Sie ihm als Polizeibeamter geben? Erstens, Ruhe bewahren. Zweitens, nicht mit der sogenannten Szene in Berührung kommen. Die soziale Ansteckung bei Drogenkranken ist erfahrungsgemäß sehr hoch. Drittens, das öffentliche Ausagieren von Gefühlen unbedingt durch verstärkte und gewissenhafte Einnahme von Drogen in den Griff kriegen. Viertens, eine Therapie zu machen, eine Maßnahme, an der man wohl nicht vorbeikommt. Vielen Dank, Herr Birchmöller. So, und jetzt zu unserem nächsten Gast. Frau Dr. Bogner, die mittlerweile von ihrem Speedtrip herunter ist. Frau Dr. Bogner, Sie waren Harrys Hausärztin, Sie haben seinen Verfall aus medizinischer Sicht beobachten müssen. Können Sie uns und vor allem auch unseren jüngeren Zuhörern einmal klar machen, welche Gefahren eine Drogenabstinenz mit sich bringt? Ja, das trifft zu. Harry war mein Patient. Ich habe ihn jahrelang drogenmäßig betreut. Was Ihre Frage anbetrifft, so kann ich nur sagen, dass es sich ähnlich verhält wie beim Motorradfahren, das, wie Sie vielleicht wissen, mein Hobby ist. Sicher, Frau Dr. Bogner, aber wir sollten doch vielleicht... Unterbrechen Sie mich nicht, junger Mann. Ich bin ganz Ohr, Frau Dr. Bogner. Aufhören, Drogen zu nehmen, das ist, als ob ich auf meiner Suizuki plötzlich von 180 auf 0 runtergehe, negativ beschleunige. Es ist mit einem Wort letal, ja, tödlich. Vielleicht können wir uns etwas mehr an Harrys Krankengeschichte halten, ja, Frau Doktor? Schließlich ist er die Persönlichkeit, um die es heute Abend gehen soll. Was waren denn seine psychischen und physischen Beschwerden, wegen denen er schmerzstillende, anregende und euphorisierende Drogen so dringend brauchte? Harry lebte ebenso wie wir alle in dieser unserer Umwelt, die wir lieben, die wir brauchen, für deren Vorteile wir aber einen gewissen Preis zahlen müssen. Zumindest aus medizinischer Sicht gesehen. Er unterlag den 5 Stressfaktoren Wasser, Luft, Nahrung, Lärm und Radioaktivität, wobei sich natürlich rein physisch bei Harry ganz individuelle Probleme ergaben. Ja. Beginnen wir mit dem Thema Luft. Harry hatte, wie die meisten Menschen dieser Stadt, eine durch ein Gasgemisch aus Kohlenwasserstoffen, Schwefelverbindungen, Aldehyden, Methylgruppen, Kohlenmonoxiden sowie ein wenig Sauerstoff hervorgerufene chronische Bronchitis, Stauungen in der Lunge sowie einen ganz langsam fortschreitenden Leberfraß. Weil dies alles ziemlich negativ klingen mag, als Vergleichswert eine Zahl vor mehr als 100 Jahren. 1969 atmeten die Bürger von New York auf den Straßen Gift ein, das mit dem Konsum von 38 Zigaretten täglich vergleichbar gewesen wäre. 1969, ne? Nächster Komplex, Wasser. Harry hatte die in unseren Breiten übliche Quecksilberintoxikation, unter anderem hervorgerufen durch die Vinylherstellung, für die unsere Stadt ja bekannt ist. Ferner verbindet sich unter Einfluss von Quecksilber Hämoglobin mit Blutplasma und speichert sich im Gehirn. Harrys weitere durch Wasser hervorgerufenen Symptome waren offene Wunden in Mund und Gaumen, eine solide Angstneurose, die für die Minamata-Krankheit typisch ist, Symptome, wie sie wohl jeder von uns, nehme er keine Drogen, bei sich vorfinden würde. Ja, das alles sind also Gefahren der Abstinenz. Nicht? Dritter Komplex, Radioaktivität. Der Preis, in einem Staat zu leben, wo noch alle Lichter brennen, ist nun mal eine mittlere Strahlenbelastung von 20 Röntgen per anno. Die Folge bei Harry: ein kleines Lungenkarzinom, Arterienverengung, Bluthochdruck, Rückgang der weißen Blutkörperchen um ca. 40%. Ein nicht ungewöhnlicher Befund bei einem noch Verzeihung, so jungen Menschen. Frau Dr. Bogner, Verzeihung. Eine sensationelle Nachricht, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer. Eine Nachricht, die auch Sie interessieren wird, Frau Dr. Bogner. Hier an der Leitung der Star der Stars, Superstar Glenn Glimmer persönlich. Oh, fein. Ein kleines Interview mit dem vielbeschäftigten Popmaestro Glenn Glimmer. Über Sie gibt's ja kaum noch was zu sagen. Naja. Ja, sagen Sie doch mal was. Nun, ich weiß nicht. Technik, rock ab. Wie zum Beispiel entstand das Stück, das wir hören? Ja, meine Techniker arbeiten diesmal daran, einen Sound zu kreieren, der in Amplitudenzahl exakt dem Herzrhythmus und dem Hirnenzephalogramm eines durchschnittlichen Bundesbürgers entspricht und somit beim Konsumenten einen ungeheuren, psychophysischen, euphorisierenden Effekt erzielt. Die Sägezahnschwingungen des Synthesizers wurden durch den Ringmodulator gejagt. Ihre Musik wird von Ihren Technikern unter Einsatz von elektronischen Prozessoren und Rechenzentren im Studio verfertigt. Sie haben damit nichts mehr zu tun. Fühlt man sich da nicht ein bisschen einsam im Popgeschäft? Taucht da nicht ab und zu mal der Gedanke auf, überflüssig zu sein? Aber keineswegs. Es ist ja nun schon eine Weile her, seitdem die Tontechniker die gesamte Musikproduktion übernommen haben. Das liegt unter anderem daran, dass die Produktion von synthetischen Klängen wesentlich billiger kommt als von Menschenhand gemachte Musik. Denken Sie daran, dass es früher noch ganze Streichorchester gab. Orchester, wo 40 Mann versuchten, einen mittelgroßen Synthesizer zu kopieren. Ich glaube, man muss diese Entwicklung akzeptieren. Ich komme mir alles andere als überflüssig vor. Denn ich weiß, die Leute wollen einen Star. Egal, ob er die Musik macht oder nicht. Und dieser Star, das bin nun mal eben ich. Das bin ich auch gerne und das will ich auch sein. Wie sehen Sie denn die weitere Entwicklung in der Rockmusik, insbesondere der Richtung, die Sie repräsentieren? Ich glaube, es wird weitergehen. Es wird in kürzester Zeit einige sensationelle Neuerungen auf dem Gebiet der Rock- und Bodymusikforschung geben. Wissenschaftler experimentieren mit Elektroden, die von der Hypophyse, vom Kleinhirn, dem Gefühlszentrum des Konsumenten also, via elektronische Weiche den Synthesizer selber steuern. Also genau die Musik einpfeifen, die für die momentane Stimmung des Individuums, je nach Drogenlage, am besten geeignet ist. Eins ist sicher, wir werden uns bemühen, Drogenwahl und Rockmusik noch besser aufeinander abzustimmen. Tja, Glenn Glimmer, ich danke Ihnen für dieses Interview, viel Erfolg auch weiterhin. Meine Damen und Herren, noch einmal Glenn Glimmer und dann wieder Frau Dr. Bogner, die uns weiter über Harry, unser Sorgenkind, berichten wird. Frau Dr. Bogner. Die letzten beiden Punkte können wir, glaube ich, ziemlich schnell abhaken. Harry hatte das berühmte Röhm-Hiltsche Syndrom, also Luft im Magen, die auf das Herz drückt und so Angina pectoris ähnliche Anfälle hervorrufen kann. Dies aufgrund der Geräuschbelastung, die hier um die 250 Dezibel im Durchschnitt liegt. Ein Vergleichswert: vor 100 Jahren, also in den 1970ern, betrug die Lärmbelastung bereits 100 Dezibel. Das entsprach damals dem normalen Verkehrsgeräusch in einer Großstadtstraße. Fünfter und letzter Punkt, die Nahrung. Selbstverständlich hatte Harry, wie wir alle, Endrin und DDT in seinen Zellen, was ihm drogenfrei sicherlich Muskelkrämpfe, Zittern und Schweißausbrüche verursachte. Eben herrührend aus den Nervengiften, die via Pestizide in unsere tägliche Nahrung gelangen. Fassen wir zusammen. Wie jeder andere Bürger auch, musste Harry gegen all diese Symptome Drogen nehmen. Er brauchte und braucht Uppers, Downers, Euphorika, um diesem physischen Leidensdruck standzuhalten. Indem er clean wurde, setzte er sich ungeheuren Schmerzen aus, die ihn binnen kurzer Zeit in den Wahnsinn oder den Freitod getrieben hätten, wenn er sich nicht einer Therapie unterzogen hätte. Frau Doktor, Harrys Eltern haben sich doch bestimmt an Sie gewandt, als Sie bemerkten, dass Ihr Sohn drogenfrei ist. Haben Sie mit Harry persönlich gesprochen? Na, hören Sie mal, was glauben Sie? Da würde mir der Psychotherapeutenverband ganz schön aufs Dach steigen, wenn ich als Mediziner unter der Hand Therapiegespräche verkaufen würde. Nein, ich habe Harrys Eltern einige oral anwendbare Drogen mitgegeben und ihnen nahegelegt, diese Harry ins Essen zu mischen. Aber Harry hat die Nahrungsaufnahme verweigert. Ja. Er hat nach einiger Zeit die morphinhaltigen Speisen nicht mehr angerührt. Was ist denn das? Wir haben doch nicht etwa einen Sterbi unter uns, Herr Kriminaloberrat? Es tut mir leid, die gemütliche Runde stören zu müssen, aber über die ZBÜ erreicht uns soeben die Nachricht, dass Frau Dr. Bogner das 45. Lebensjahr vollendet hat. Oh, Frau Dr. Bogner, Zeit, den Schirm zuzumachen. Ein langes Arbeitsleben geht zu Ende. Wir sind sicher, Hunderten von Sterbis, die auch in diesen Minuten die Nachricht bekamen, ist es ähnlich zumute, Frau Dr. Bogner. Sie werden sich nun hier im Studio den goldenen Schuss verpassen, den staatlichen Maßnahmen gegenüber Alterung und Überbevölkerung Folge leisten. Wie fühlen Sie sich? Ich bin froh. Mehr opiatmäßig froh oder in der guten, alten, aufgekratzten Speed-Richtung, also amphetaminös, fröhlich? Ich bin froh, endlich sterben zu dürfen. Eine vorbildliche Antwort von Frau Dr. Bogner, die sich nun hier im Studio vor unser aller Ohren den goldenen Schuss zum Lebensabtritt verpassen wird. Machen Sie schon. Wie fühlen Sie sich? Gut. Wie auf meiner Suizuki. Wollen Sie noch einige letzte Grußworte sprechen? An Ihren Mann? An Ihre Kinder? Ach ja. Tschüss. Die Fixe bitte. Oder wollen Sie selbst zum letzten Mal, Frau Doktor? Nein, machen Sie nur. Es ist mir egal. Einen Wunsch noch. Einen schönen Oldie. Okay. Machen Sie schon. In den rechten Arm vielleicht? Oh ja. Nach diesem eher besinnlichen Einschub, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer, möchte ich einen neuen Gast hier im Studio begrüßen. Einen Mann, der speziell für diese Sendung aus Holland eingeflogen wurde. Herr Dr. H.C. Werther, holländischer Großdealer, Vorstand der Flashback Enterprises. Der Mann, der für die Drogenversorgung der Bundesrepublik verantwortlich ist. Herzlich willkommen. Guten Abend, Herr Dr. Werther. Guten Abend. Herr Dr. Werther, Sie sind 65 Jahre alt, Sie nehmen keine Drogen. Können Sie unseren Zuhörern den Unterschied zwischen Ihnen und einem gewöhnlichen Drogenfreien, der der allgemeinen Sterbepflicht mit 45 unterliegt, erklären? In meiner Eigenschaft als Vorstand der Flashback Enterprises, in meiner ganzen Erfahrung, Entscheidungsfähigkeit meines menschlichen Einsatzes bin ich unersetzbar. Ebenso wären die sonst wohltuenden, lebenszeitverkürzenden Auswirkungen der Einnahme von Drogen für mich schädlich. Die Gesellschaft kann nicht auf mich verzichten. Ich gehöre zu den wenigen Personen, die sich noch mit ihrer Arbeit identifizieren müssen und somit einem Sonderstatus unterliegen. Ich hoffe, damit ist Ihre Frage hinreichend beantwortet. Selbstverständlich, Herr Dr. Werther. Nun leben Sie und Ihre Familie ja auch nicht in Europa, sondern abgeschieden in Ihrem Haus auf einem Atoll bei Neuseeland. Können Sie unseren Zuhörern, die auf die Lebensumstände von Prominenten verständlicherweise neugierig sind, etwas dazu erzählen? Aus der besonderen Schutzbedürftigkeit, ja Notwendigkeit meiner Person ergibt sich zwangsläufig auch ein Lebensstil, der sich von dem der breiten Masse erheblich unterscheidet. Meine Familie und ich, wir leben hauptsächlich aus ökologischen Gründen auf jenem Atoll, da unsere Gesundheit der hiesigen Strahlen und anderer Umweltbelastung, Frau Dr. Bogners Ausführungen sprechen ja für sich, nicht gewachsen wäre. Ich bin mir sicher, das klingt für die meisten unserer Zuhörer, die sich ein Leben ohne Drogen nicht mehr vorstellen können, reichlich puritanisch, man könnte fast sagen ärmlich. Ich bin überzeugt, dass viele Zuhörer sie sogar heimlich bemitleiden werden. Man stelle sich vor, Großdealer Dr. H.C. Werther, der Vorstand der Flashback Enterprises, ist gezwungen, ein Leben ganz ohne Heroin, Morphkoks, Doppelmorph und wie jene herrlichen Produkte Ihres Drogenkatalogs auch immer heißen mögen, zu führen. Herr Dr. Werther, haben Sie darauf etwas zu entgegnen? Die Verantwortung, die ich übernommen habe, zwingt mich zu diesem Lebensstil. Das ist richtig und ich stehe auch dazu, selbst wenn es manchmal schwerfällt. Da muss man eben durch. Dass meine Familie zu Hause ganz ohne Amüsement auskommen muss, ist nicht ganz zutreffend. Allerdings gebrauchen wir schwächere Drogen, wie sie vor allem in der Vergangenheit konsumiert wurden. Also Dinge wie kubanische Zigarren, französische Spätlesen, schottischen Whisky und ähnliche Natur- und Rohkostgenüsse. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, diese aufopfernde Haltung von Dr. Werther, die verdient Anerkennung. Danke. Herr Dr. Werther, Sie wissen, in dieser Talkshow geht es um das Schicksal des drogenfreien Harry. Was ist Ihre persönliche Meinung zur drogenfreien, zur kriminellen Subkultur? Konsumenten, die sich weigern, ihre von uns gelieferten Drogen zu nehmen, weigern sich erfahrungsgemäß auch zu arbeiten, weil sie ja kein Geld für Drogen mehr zu benötigen glauben. Dies müssen wir natürlich schärfstens ablehnen. Unsere Kundenabteilung arbeitet deshalb auch aufs Engste mit den jeweiligen Rauschgiftdezernaten zusammen. Eine entschiedene, eine klare Antwort. Hoffentlich haben es recht viele gefährdete junge Menschen gehört. Noch eine kurze Frage, Herr Dr. Werther. Sie sind Spross einer uralten Unternehmerfamilie. Welche Generation hat denn eigentlich mit dem Drogenhandel begonnen? War das Ihr Großvater? Nein, mein Urgroßvater. Eine beachtliche Leistung des alten Herrn, wenn man bedenkt, dass er, es war im Jahre 1971, bei einem Fixerstamm von ca. 15.000 Junkies begann und 1979 waren es bereits 40.000 im ganzen Bundesgebiet. Noch dazu stand Drogenhandel damals unter stärksten Strafen, eine Tatsache, der sich mein Urgroßpapa dadurch entzog, indem er den Markt von Holland aufrollte. Man sprach damals von der sogenannten Dutch Connection. Eine wirklich großartige unternehmerische Leistung. Und heute ein unvergleichliches Riesenimperium, dem Sie, der Urenkel, immer noch als Vorstand voranstehen. Herr Dr. Werther, ich darf mich von Ihnen verabschieden. Ich weiß, Sie müssen weg, Ihre Maschine wartet. Alles Gute, Herr Dr. Werther. Vielen Dank fürs Herkommen. Ich danke Ihnen. Wir kommen nun zum Schluss unserer Sendung und gleichzeitig zum Höhepunkt der Sensation von Talkin' for You. Bleiben Sie dran, meine Damen und Herren, bleiben Sie eingeschaltet. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich. Machen Sie sich eine Injektion oder auch zwei. Lassen Sie meine Stimme angenehm auf sich wirken. Sie werden nun Harry Hartmut Haller persönlich hören, live wie Gott ihn schuf. Wir haben hier ein heißes Band für Sie auf der Pfanne, einen Live-Mitschnitt direkt aus dem Therapiezentrum. Hören Sie nun Harry, ein Drogenfreier, der verzweifelt um seine Sucht kämpft. Hier ein Ausschnitt aus einem Therapiegespräch mit Harrys Therapeuten Eddie Ammer, der hier bei uns im Studio ist. Band ab. Wann hattest du das stärkste Bedürfnis, keine Drogen zu nehmen? Ich weiß nicht. Es war so komisch. Wenn ich zum Beispiel aufgewacht bin, dann war da so ein Gefühl, so ein eigenartiges Feeling. Ganz anders als auf Doppelmorph oder Speed oder Rockmusik. Es war auch nicht sexuell. Es war... Ja? Es war irgendwie schön. Aber es hat mir zugleich auch ein bisschen Angst gemacht. Warum hast du denn nicht sofort zu Drogen gegriffen, als du Angst verspürt hast? Das ist doch außergewöhnlich. Es ist doch einfach dumm, sich negativen Gefühlen auszusetzen. Wir wollen doch alle glücklich sein. Happy. Wir haben doch alle Möglichkeiten dazu. Drogen, TV, Sex, Musik, Video, Kino... Gegen Langeweile und so. Warum hast du dich da ausgeschlossen? Ich dachte, ich versuche mal etwas anderes. Ich will dir nichts vormachen, Harry. Wir sind hier in der ersten Phase einer verhaltenstechnologisch orientierten Drogentherapie. Es geht darum, die Reize herauszufinden, die dich vom Drogenkonsum abhielten und dich und dein Verhalten mittels Therapie so umzukonditionieren, dass du wieder Drogen nehmen willst. Es fällt mir auch bei dir wie bei anderen drogenfreien Klienten auf, welchen Stellenwert Gefühle für dich haben. Seltsamerweise egal, ob die Gefühle negativ oder positiv sind. Ich glaube, da müssen wir ansetzen. Meinst du nicht auch? Soll das heißen, dass ich bei Ihnen frei über meine Gefühle reden kann, ohne sie durch Drogen sofort betäuben oder totzuschlagen? In der ersten Phase, der sogenannten Babyphase, wirst du mit einer sehr niedrigen Drogendosis anfangen und wir werden gemeinsam versuchen, deine überflüssigen, negativ orientierten Gefühle abzubauen, um sie durch Umkonditionierung auf gesellschaftlich positivere Werte in eine konstruktive Haltung zu verwandeln. Ich will nicht. Das ist normal. Wir haben viel Zeit. Ich will aber wirklich nicht. Mich kotzt das, was Sie sagen, kotzt mich an. Ich verstehe dich sehr gut, Harry. Ich will nicht cool sein. Das ist für mich der schlechteste Tod. Ich will leben, mich ausleben, alles, was in mir drin ist, entfalten. Das sagen alle Klinis, aber überleg doch mal selber, wo wir damit hinkämen. Das reinste Chaos, Harry. Das reinste Chaos. Nichts würde mehr funktionieren. Nichts. Ich höre Ihnen gar nicht zu. Du bist krank. Dein Verhalten ist krank, gestört. Das musst du akzeptieren lernen. Wir werden dich langsam wieder funktionabel machen. Soweit das Interview. Bleiben Sie eingeschaltet, bleiben Sie dran, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer. Weiter geht es mit ein bisschen Werbung und selbstverständlich Musik. Alles klar, Pumpe ready, all systems controlled, hier ist euer Zeichen, also dann. Doppelmaufdrücker, Mom-Cooks Freeze, Dummy-Maufdrücker, Mom-Cooks Freeze, Doppelmaufdrücker, Mom-Cooks Freeze, Doppelmaufdrücker, Mom-Cooks Freeze, Dummy-Maufdrücker, Mom-Cooks Freeze, Doppelmaufdrücker, Mom-Cooks Freeze. Nicht vergessen, Yankees, am Freitag ist Zahltag. Ohne Geld keine Drogen, ohne Drogen keine Arbeit, ohne Arbeit kein Geld. Geben und nehmen lassen. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Flashbacks. Ihr Opiat-Dealer. Hier nun neben mir am Mikrofon Eddie Ammer, Verhaltenstechnologe und Psychotherapeut. Herr Ammer, wir haben Sie soeben auf Band mit Harry sprechen hören. Wann wurde dieser Mitschnitt gemacht? Gleich nach Harrys Einlieferung. Es war das Eingangsgespräch, das ja immer ziemlich heftig verläuft. Ich möchte mich an dieser Stelle für bestimmte beunruhigende Dinge, die Harry ansprach, entschuldigen. Eine sehr noble Geste, wie ich finde, Herr Ammer. Nun wurde diese Art von Verhaltenstherapie in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts exakt zu einem entgegengesetzten Zweck verwandt, nämlich um Fixer, die man damals noch bekämpfte, wieder clean drogenfrei zu machen. Könnte man heute Ihre verhaltenstechnologischen Mittel wieder zu solchen Zwecken missbrauchen? Jein. Zwar stimmt es, dass man sich mit therapeutischen Mitteln allein nicht gegen gesellschaftliche soziale Tendenzen stellen kann. Bereits in der Zeit, die Sie ansprachen, waren Rauschmittel beinahe so nötig wie heute. Dementsprechend negativ verliefen auch die meisten Entzugstherapien. Die Erfolgsquote betrug damals nicht mal ein Viertel. Heute, da wir in Übereinstimmung mit gesellschaftlichen Tendenzen arbeiten können, sieht es wesentlich besser aus. Aus Drogenfreien wieder Drogenabhängige zu machen, ist nahezu 100% möglich. Ja, und nun die letzte Frage an Sie, Herr Ammer, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer, die letzte Frage überhaupt. Wir sind am Ende unserer Sendung, Herr Ammer. Worin sehen Sie die psychischen Gefahren einer Drogenabstinenz, insbesondere natürlich bei unserem speziellen Fall bei Harry? Wir haben alle das Eingangsgespräch mit Harry gehört. Wir bemerkten dabei, wie hilflos Harry von seinen Gefühlen überschwemmt wird. In einem gefährlichen Ausmaß, muss man sagen. Nicht nur für ihn allein, sondern auch für seine Umwelt. Talking for you. Dankeschön, Herr Ammer. Dank an all die anderen Gäste. Schön, dass Sie sich Zeit nahmen, hierher zu kommen. Dank auch an Harry. Nur dein Schicksal hat es uns ermöglicht, diese Show überhaupt auf die Beine zu stellen. Bleiben Sie dran, meine Damen und Herren. Gleich geht's weiter. Technik, Musik. Was ist denn? Musik! Hallo, Hier spricht Harry. Nick, schmeiß ihn aus dem Kanal raus, um Himmels Willen. Zuerst die Fakten. Ein paar drogenfreie Freunde und ich, wir haben es uns gestattet, das Therapiezentrum zu verlassen. Abschalten, schaltet doch den Kanal ab, ihr Idioten. Bevor Sie einen Fehler machen, hören Sie bitte genau zu. Wir befinden uns momentan mit einem mobilen kleinen Sendegerät im städtischen Hauptdrogendepot. Planquadrat X57. Ihr wisst also, wo ihr uns finden könnt. Geben Sie auf, Haller. Es hat doch keinen Zweck. Bevor jedoch jemand ins Haus eindringen kann, werden wir die gesamten Drogenvorräte der Stadt und uns selber in die Luft sprengen. Sie wissen hoffentlich, was dies bedeuten würde. Sprechen Sie weiter. Die Drogenvorräte für die nächsten Wochen vernichtet, bedeutet den Aufstand der Süchtigen. Aber solch große Ziele verfolgen wir gar nicht. Das Einzige, was wir wollen, ist 10 Minuten zusätzliche Sendezeit. Keiner der geladenen Gäste darf das Studio verlassen. Gehen Sie auf diese Forderung ein? Sichern Sie zu, sich nachher zu ergeben. Wir werden uns nachher der Polizei stellen. Ich höre, dass der Intendant uns 10 zusätzliche Minuten gibt. Sind Sie damit einverstanden, Harry? Ja, aber eins muss klar sein. Ja? Ab jetzt mache ich die Sendung. Na, das werden wir noch sehen. Vater! Mutter! Könnt ihr mich hören? Antwortet! Ich weiß, dass ihr da seid. Ja, wir hören dich, Junge. Brauchst nicht so zu schreien. Gib auf, stell dich. Mutter! Ich bin ja nicht taub. Ich hab unvorstellbare Schmerzen. Nierenschmerzen. Druck auf der Lunge. Ich kann kaum atmen. Ich bin vollkommen kaputt. Halb wahnsinnig. Hilf mir, Mutter. Sag mir was. Was Nettes. Ist mir doch wurscht, Mensch. Das ist dein Ding, Junge. Gib auf. Bin ich dir wirklich völlig egal, Mutter? Stimmt das? Klar, Mann. Laber jemand anderen an, Mensch. Wenn ich auf dem Junk bin, ist mir alles egal. Aber du bist mir nicht egal. Jetzt auch noch diese Kiste. Ich hänge an dir. Sagen Sie ihm, er soll aufhören, meine Frau. Auf Therapie, da habe ich viel an dich gedacht. Hör auf, Harry. Ich halte das nicht den Kopf aus. Geht es dir gut? Da siehst du, was du angestellt hast. Barbara Borscht. Ja? Ich will dir etwas gestehen, Barbara. Ich weiß, du kennst mich gar nicht mehr. Aber trotzdem will ich es dir sagen. Ich hab dich geliebt. Harry! Ja? Ich hab dich geliebt. Du perverses Schwein! Als ich aufhörte, Drogen zu nehmen, da habe ich mich in dich verliebt. Mich vor allen Leuten hier zu blamieren, mit deinen pornografischen Schweinereien. Warum musst du so obszön sein? Ich hab dir doch nichts getan! Mein lieber Kollege Herr Wörner. Keine Tricks, Harry. Wie geht's dir? Keine Tricks, ja? Nicht mit mir. Weißt du noch, dass wir uns mal fernab vom Affektjournal auf der Toilette gestanden haben? Nee, du, echt nicht. Weiß ich nicht. Als wir uns gesagt haben, dass wir Freunde sein wollen, durch dick und dünn und immer zusammenhalten und niemandem was davon sagen? Das ist nicht wahr. Eine Lüge. Er will mich fertig machen. Ich bin unschuldig, Herr Kriminaloberrat. Ich habe mit dieser Sache nichts zu tun. Helfen Sie mir doch. Er versucht mich zu ruinieren. Ich will raus hier. Darf ich? Keine Drogen jetzt. Sonst fliegt das Ding in die Luft. Herr Wörner ist ohnmächtig geworden. Harry, seien Sie nicht grausam. Schnauze! Herr Ammer! Ich hab Angst. Ich hab Angst. Vor was haben Sie denn Angst? Um Himmels Willen, ich brauche einen Schuss. So starke Emotionen, Herr Ammer? Was für eine Verschwendung im volkswirtschaftlichen Sinne. Haben Sie das von Ihren drogenfreien Patienten gelernt? Aufhören. Sie sind angeknackst. Alle sind Sie angeknackst. In allen von euch toben ja noch die Emotionen. Die unsteuerbaren menschlichen Gefühle. Die sitzen in den Ritzen und kommen raus, wenn man sie kitzelt. Aufhören. Jeder weiß es. Alle wissen es. Da helfen auch keine Drogen. Die Anarchie sitzt in jeder morphingetränkten Zelle und lacht. Eines Tages wird sie herauskommen und zuschlagen. Herr Ammer, hören Sie mich! Edge. Ich will Edge. Ich brauche Edge. Ich habe Angst. Harry, wir müssen ihm was geben. Keine Drogen. Herr Kriminaloberrat, haben Sie das alles mitgekriegt? Geben Sie auf, Harry. Sie haben keine Chance. Es muss doch beängstigend für Sie sein. Es muss doch peinlich für Sie sein, mit anhören zu müssen, wie Ihre gut kontrollierten Mitbürger immer noch zu irrationalen Ausbrüchen fähig sind, wenn ein lumpiger Drogenfreier Sie an der richtigen Stelle berührt. Ich wette, Sie zittern bereits. Warum antworten Sie nicht? Sie zittern. Niemals, nein, niemals. Himmels Willen, jetzt ist er auf Turkey. Niemals. Bitte die Spezialmixtur. Niemals. Noch nicht. Erst, wenn ich sage. Harry, seien Sie fair. Okay. Ich brauche selber eine Pause. Geben Sie ihnen, was Sie brauchen. Kann ich eine kurze Zwischenansage für unsere Neueinschalter machen? Die Leute wissen ja gar nicht, um was es geht. Ja, machen Sie schon. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörer, liebe Neueinschalter, hier ist Talking for You, live. Natürlich, wie immer. Wir möchten darauf hinweisen, dass der letzte Teil unserer Sendung durch Zwang zustande gekommen ist. Harry Haller hat sich mit ein paar zu allem entschlossenen drogenfreien Freunden im städtischen Hauptdrogendepot verschanzt und droht, sich und unser aller Drogen in die Luft zu sprengen. Ich hoffe, die Sendung gefällt Ihnen trotzdem. Bleiben Sie dran, meine Damen und Herren. Bleiben Sie eingeschaltet. Diese Jahrhundertsendung ist noch nicht zu Ende. Ich bin mir sicher, sie wird zu einem gegebenen Zeitpunkt komplett wiederholt werden. Lehnen Sie sich zurück. Entspannen Sie sich. Ein aufregendes Schicksal offenbart sich Ihnen. Harry Haller, der Drogenfreie. Ein Mann, der vor nichts zurückschreckt, wie wir soeben gehört haben. Harry wird Sie weiter unterhalten. Ich gebe zurück an Harry Haller. Ich wende mich nun direkt an Sie, die Zuhörer dieses Spektakels. An Sie persönlich. An Sie zu Hause, an Ihren Kopfhörern, an Ihren Radiogeräten, an Ihren Stereotürmen, an Ihren Quadro-Soundfeldern, an Sie ganz persönlich. Denn ich habe Ihnen eine Botschaft mitzuteilen. Sie lautet: Wir sind alle Karpfen. Wir schwimmen wie Karpfen auf dem Grund eines zu warmen, zu schmutzigen Teiches. Und wir haben unser Maul weit geöffnet. In dieses Maul fressen wir alles, alles hinein, was angetrieben wird. Wie konnte dies geschehen? Ja, wie konnte dies nur geschehen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer? Wir unterbrechen die interessanten Ausführungen des drogenkranken Harry Haller durch ein wenig Musik. Bleiben Sie dran. Wenn Sie jetzt Musik machen. Die Leute können sich dann viel besser konzentrieren. Keine Musik. Okay, okay, Sie sind am längeren Hebel. Wie konnte dies geschehen? Wie konnten wir zu Karpfen verkümmern? Zu passivisch oral fixierten Säuglingen, die hilflosen lauwarmen Abwässern treiben? Warum fühlen wir uns trotz all der wunderbaren Drogen, über die wir verfügen, niemals befriedigt? Weil wir wie Zuchtkarpfen in einem Verwertungsprozess eingespannt sind, den wir für erfülltes Leben halten. Weil wir dem ungeheuerlichen Irrtum unserer Zeit aufsitzen und das reibungslose Funktionieren, das durch jede Tür gehen, das so aussehen wie die anderen, weil wir das für Befriedigung halten. Weil wir trunken, besoffen, vollgeknallt sein, mit keine Angst haben verwechseln. Konsumieren! Für Sicherheit, Arbeit für Aktivität, Gefühle für Wahnsinn halten. Wir haben uns durch unsere kleinen Helfer die Drogen schon so weit von unserem Menschsein entfernt, dass wir der Realität nicht mehr als aktiv Handelnde ins Auge treten können. Wir glauben nicht mehr an eine Veränderung. Wir leben deshalb als Zombies, als lebende Leichname. Aber wir haben nur ein Leben. Wir können hier und jetzt und heute auf der Stelle etwas tun. Wir können unter Schmerzen eine Identität erlangen, einen offenen Blick darauf riskieren, wie die Realität ist, wie sie sein könnte, wie sie unserem Menschsein am besten entspräche. Harry, ich bitte Sie, ein bisschen Musik. Wir haben schon über 1500 Anrufe bekommen, Beschwerdeanrufe. Seien Sie doch ein bisschen geschickt, Harry, sonst kriegen Sie doch Ihre Message oder was immer Sie vermitteln wollen nie rüber. Die Leute schlafen ja jetzt schon ab. Bleiben Sie dran, meine Damen und Herren, bleiben Sie eingeschaltet, meine Damen und Herren. Und Schluss jetzt, Schnauze! Ich bin ja schon ruhig. Aber wenn Sie meinen, dass Sie mit dem Wort zum Sonntag die Leute erreichen können... Schnauze! Für uns Karpfen gibt es da nur eine Methode. Machen wir unsere Mäuler zu. Jetzt halten wir sie geschlossen. Wenigstens einmal. Macht sofort einen Anfang. Steht auf. Schaltet diese Sendung aus. Steht auf. Sofort. Jetzt! Schaltet diese Sendung aus. Legt euch auf den Rücken und seid einmal mit euch allein. Schaut euch selbst aktiv ins Auge. Karpfen wehrt euch. Steht auf. Schaltet dieses verdammte Ding ab. Ausschalten! Hören Sie, Harry, das geht zu weit. Alle ausschalten! Bleiben Sie dran, meine Damen und Herren. Harrys Sendezeit geht bald zu Ende und gleich hören wir wieder... Sie können das! Aufstehen. Und nun gehen Sie zum Radiogerät. Da steht es. Nur drauf zu. Nein, nein, bleiben Sie dran. Bleiben Sie liegen, wo Sie sind. Entspannen Sie sich, um Himmels Willen. Nur drauf zu. Gehen Sie auf das Radio zu. Ja, dieser Knopf ist es. Genau da, wo On und Off drauf steht. Drücken Sie. Ausschalten. Schalten Sie aus. Drücken Sie! Nein, nein! Vorsicht, Jungs, die Polizei. Tja, Tja, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer, Sie haben es selbst gehört. Harry, der von Polizeikräften umstellt war, hat sich selbst gerichtet. Ein grauenerregendes, ein tragisches Schicksal. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich. Lassen Sie meine Stimme angenehm auf sich wirken, dazu ist sie ja da. Soeben erreicht mich eine Nachricht über Kopfhörer aus der Sendezentrale. Na, das ist ja wunderbar. Es ist aber auch verständlich bei so einer Jahrhundertsendung, wie wir sie heute hören durften. Neueinschaltquote bei den letzten wirklich packenden 10 Minuten. 3-mal dürfen Sie raten. 2,5 Millionen Menschen. Das ist wirklich wunderbar. Wunderbar, ein wahrer Grund zu feiern für uns hier im Studio. Wir wünschen Ihnen noch einen guten Abend. Bleiben Sie dran, bleiben Sie eingeschaltet. Setzen Sie sich ein Schüsschen oder auch zwei. Knallen Sie sich die Hucke voll. Sie haben es sich, ja, davon sind wir alle überzeugt, Sie haben es sich redlich verdient. Dank, Dank, Dank an alle. Und wie immer zum Schluss sozusagen als Belohnung fürs Zuhören, unser Oldie. Technik, los! Time will come.